Da fragt ich mein Vater, wohin ich steuern soll, wenn ich kein Land mehr seh. Er sagte, Glaube ist dein treuester Berater, wenn das Glück dich hängen lässt im rauen See. Unsere Träume sind wie Flügel, die uns tragen, wenn das Leben uns den Sturm entgegenstellt. Ganz egal, was dich bedrückt an dunklen Tagen, wenn du die Augen schließt, dann öffnet sich die Welt. Unsere Reise endet nie in deiner Fantasie, da kommst du ganz egal wohin. Die Freiheit tief in dir entriegelt jede Tür, begleitet dich egal wohin. Deine Reise endet nie, erträume dir das Ziel, da kommst du ganz egal. Seh ich in den Augen meines Sohnes diesen Wunsch, an jedem Ort zugleich zu sein. Er fragt mich, Vater, wo kann ich das Glück mir holen? Und ich sag ihm, Sohn, es liegt bei dir allein. Unsere Träume sind wie Flügel, die uns tragen, wenn das Leben uns den Sturm entgegenstellt. Ganz egal, was dich bedrückt an dunklen Tagen, wenn du die Augen schließt, dann öffnet sich die Welt. Unsere Reise endet nie in deiner Fantasie, da kommst du ganz egal wohin. Die Freiheit tief in dir entriegelt jede Tür, begleitet dich egal wohin. Unsere Träume sind wie Flügel, die uns tragen, wenn das Leben uns den Sturm entgegenstellt. Ganz egal, was dich bedrückt an dunklen Tagen, wenn du die Augen schließt, dann öffnet sich die Welt. Unsere Reise endet nie in deiner Fantasie, dann kommst du ganz egal.